بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نمن الله سيس ألا بام سم هاتسيجن الله سيجن وهايلن بام هاتسيشكايت لو تن بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute im vierten Unterricht der Hajj werden wir uns inshallah ta'ala dem Ablauf der Hajj und der Umrah widmen. Zunächst einmal das Betreten der edlen Stadt Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Stadt im Koran al-Karim zweimal namentlich erwähnt, einmal als Mekka und einmal als Bekka. Und manche Linguisten sind der Ansicht, dass beides das Gleiche bedeutet, sprachlich gesehen, weil im Arabischen man das Mim manchmal durch ein Ba austauscht oder umgekehrt. Wie man zum Beispiel auf Arabisch sagt, Massa bedeutet berühren, aber auch Bassa, anfassen, berühren. Und insofern bedeutet Mekka und Bekka das Gleiche. Ursprünglich gesehen kommt das Wort vom Verb Bekka und Mekka und bedeutet zermalmen oder bedeutet auch zerstören, vernichten, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin jeden Tyrannen vernichtet, und kommt auch vom Verb Zahama, was drängen bedeutet, weil die Leute sich dort im Tawaf und im Sa'i gegenseitig bedrängen. Auch wurde diese Stadt im Koran al-Karim mit anderen Namen erwähnt, und zwar mit Namen Ummul Qura, das heißt Mutter der Städte, oder Al-Balad al-Amin, das heißt das sichere Land. All dies sind Namen dieser edlen Stadt, in der sich die Kaaba Allah subhanahu wa ta'ala befindet. Kommt man nach Mekka, was bekommt man aufgrund einer Hajj oder einer Umrah zur heiligen Stadt, dann betritt man natürlich von diesen ganzen Städten, auch wenn man vor Ort eine Hajj ist, zunächst einmal Mekka. Und die Moschee betritt man wie jede andere Moschee auch, indem man mit dem rechten Fuß sie betritt. Und das Bittgebet spricht, dass man auch bei jeder anderen Moschee spricht, wenn man sie betritt. Und es gibt kein speziell authentisch überliefertes Dua, was man sagt, wenn man die Kaaba sieht oder zum ersten Mal sieht. Und gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterscheidet sich diese Moschee von allen anderen, dass man bei dieser Moschee nicht zuerst das Tahiyyat al-Masjid betet, sondern direkt mit dem Tawaf um das Heilige Haus beginnt. Tawaf, darüber gehen wir inshallah ta'ala später noch genauer ein, bedeutet das siebenmalige Umschreiten der Kaaba. Mekka, nebenbei bemerkt, gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah, muss man nicht als Muhrim betreten, sondern man darf auch Mekka betreten, ohne eine Umrah und ohne eine Hajj vorzuhaben. Allerdings sollte man diese Sache ausnutzen. Das heißt, wenn man schon von Weitem kommt, dann ist es eine einfache Angelegenheit, den Ihram anzunehmen und eine Umrah für Allah subhanahu wa ta'ala zu verrichten, gerade wenn man aus weit entfernten Ländern dort anreist. Der Beweis dafür, dass man auch ohne einen Ihram Mekka betreten darf, beziehungsweise die heilige Zone betreten darf, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er über die Miqat gesprochen hatte und gesagt hatte, hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman kana yuridu al-hajja wal-umra. Das heißt, diese Grenzen sind für diese Leute und auch für jeden, der an ihnen vorbeikommt. Auch wenn er nicht zu diesen Bewohnern gehört, und dann sagt er, wenn man die Hajj oder die Umrah beabsichtigt. Ansonsten, wenn man sie nicht beabsichtigt, dann sind das auch keine Miqat für einen. Zunächst einmal, wenn man Mekka betritt, das Erste, was man macht, ist, wenn man die heilige Moschee, Al-Masjid Al-Haram betritt, beginnt man mit dem Tawaf. Und wir haben bereits schon erfahren, dass wir drei verschiedene Formen der Hajj haben. Wir haben den Ifrad, den Qiran und den Tamattu Hajj. Und für jeden gibt es unterschiedliche Regelungen, wobei wir uns hauptsächlich natürlich konzentrieren möchten auf den Mutamatti', denn die meisten Leute, die aus dem Ausland anreisen, gerade aus Europa oder vielleicht noch weiter her, sie werden in der Regel einen Tamattu-Hajj machen. Denn wann bekommt man schon die Möglichkeit, dorthin zu reisen? Und dann kann man gleichzeitig eine Umrah machen und danach gleich eine Hajj anschließend vollziehen, statt dass man eine neue Reise dorthin machen würde, um extra eine Umrah noch einmal zu vollziehen. Deswegen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den Mutamatti', das heißt den, der Tamattu-Hajj macht. Wie dem auch sei, wenn man die heilige Moschee betritt, ist man entweder, also wenn man im Ihram-Zustand ist, dann hat man entweder vor, den Tamattu', Qiran oder den Ifrat-Hajj zu machen. Sollte jemand vorhaben, den Ifrat-Hajj zu machen, dann ist es für ihn eine Sunna, dass er zunächst einmal den Qudum-Tawaf vollzieht. Was ist der Qudum-Tawaf? Das heißt auf Deutsch Ankunfts-Tawaf. Das heißt, es ist eine Sunna, dass man mit dem Hajj-Ritual beginnt, indem man erst einmal einen Ankunfts-Tawaf macht. Das heißt quasi einen freiwilligen Tawaf um das Heilige Haus vollzieht. Das gilt für denjenigen, der Ifrat macht. Gilt auch für denjenigen, der Qiran macht, nebenbei bemerkt. Aber hauptsächlich konzentrieren wir uns auf den Mutamatti', wie gesagt haben. Der Mutamatti', der hat ja welche Absicht gefasst? Manche Leute sagen, hat die Absicht gefasst, Tamattu-Hajj zu machen. Ja, das kann schon sein. Aber letztendlich, welchen Ihram hat er beabsichtigt? Antwort, die Umrah. Denn der Mutamatti' macht ja erst eine Umrah. Deswegen das Erste, was der Mutamatti' macht, wenn er dann zur Kaaba kommt, er vollzieht den Tawaf, aber nicht den Ankunftstawaf, sondern den Tawaf für die Umrah. Und anschließend den Sa'i, denn er möchte ja eine Umrah vollziehen. Das gilt, wie gesagt, für den Mutamatti'. Kommen wir nun zu der Durchführung dieses Tawaf. Unter Tawaf versteht man das siebenmalige Umkreisen der Kaaba. Und es müssen auch insgesamt genau siebenmal sein, weder ein Schritt weniger, noch darf man einen Schritt mehr machen. Denn dieses siebenmalige Umschreiten der edlen Kaaba ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgemacht worden. Es ist eine Ibadah, die wir logisch nicht nachvollziehen können, was diese Zahl angeht. Und deswegen muss man sich an diese Vorgaben halten und darf nicht sagen, ich füge noch mehr, schaut mehr Runden hinzu. Es sei denn, man ist sich unsicher. Sollte man die Kaaba umschreiten und sich nicht sicher sein, wie viele Runden man bereits vollzogen hat, dann verhält es sich genauso wie beim Salah. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man in der vierten oder in der fünften Runde ist, dann geht man eben von der vierten Runde aus und fügt sicherheitshalber am Ende eine Runde hinzu, sodass man am Ende entweder 7 oder 8 Runden dann gemacht hat. Damit man auf jeden Fall mindestens 7 vollständige Runden gemacht hat. Gemäß der Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, muss der Tawaf innerhalb der heiligen Moschee stattfinden. Sollte also jemand außerhalb der Moschee um die Moschee herumlaufen, was theoretisch möglich ist, oder mit einem Helikopter umherum fliegen, all dies würde nicht ausreichen, da der Tawaf innerhalb der heiligen Moschee vollzogen werden muss. Wenn man als Mutamatti' die Umrah gerade vollzieht, dann vollzieht man nach dem Tawaf für die Umrah den Sa'i für die Umrah. Das ist die Reihenfolge. Ansonsten der Qarin und der Mufrid, sie beide machen den Ankunftstawaf und danach haben sie keinen Sa'i, den sie machen müssen, denn der Sa'i wird gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam dann am Eid-Tag vollzogen. Auch wenn sie es vorziehen dürfen, aber gemäß der Sunna wird es am Eid-Tag vollzogen und Allah azzawajal weiß am besten Bescheid. Während des Tawaf, sofern es sich um diesen Ankunftstawaf handelt, oder wir versetzen uns in die Lage des Mutamatti', handelt es sich um den Tawaf für eine Umrah, ist es Sunnah, dass man zwei Sachen macht während dem Tawaf. Einmal Ramal und das zweite nennt man Ittiba'. Was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Ramal bedeutet, dass man schnell geht, und zwar in den ersten drei Runden von den sieben. Und Ittiba' bedeutet, dass man die rechte Schulter frei macht. Auch vom Wort Dab'a. Dab'a ist die Achselhöhle. Und dieser Ittiba' erleichtert einem die Bewegung, da eine Schulter frei ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in der Jirrana Umrah in den ersten drei Runden vollzogen. Also den Ramal und auch den Ittiba', beides hat er in den ersten drei Runden gemacht, und deswegen ist es eine Sunna, dass man das macht. Dieser Ramal und Ittiba' gilt natürlich nur für die Männer und gilt nicht für die Frauen, auch wenn es Hajar a.s. salam ursprünglich war, die uns den Ramal vorgemacht hat. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumma berichtet, er sagte, die Frauen laufen weder um das Haus schnell, also Ramal, noch zwischen Safa und Marwa. Denn zwischen Safa und Marwa gibt es auch eine Stelle, wie wir sehen werden beim Sa'i, bei der man auch schneller geht als sonst. Das ist die Ansicht der Mehrheit, der allermeisten Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala. Das heißt also, dass das eine Sunna ist, dieser Ramal, und auch nicht aufgehoben worden ist. Dieser Ittiba', dieses Freimachen der rechten Schulter, manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass man das nur während der ersten drei Runden macht, und weil es da auch ausdrücklich überliefert worden ist. Und andere sind der Ansicht, dass man durch den Istishab es bis zum Ende des Tawafs macht. Stärker, inshallah ta'ala, ist es von der Logik her, dass man es in den ersten drei Runden macht, aber wenn man es bis zum Ende macht, lasst es auf einem, inshallah ta'ala, auch keine Sünde. Dieser Ramal und dieser Ittiba' gilt für diese beiden Arten von Tawaf und nicht für alle anderen. Das heißt, sollte jemand den Abschiedstawaf machen, den Wada'a-Tawaf, wie wir später sehen werden, oder einen freiwilligen Tawaf machen, denn Tawaf ist eine Ibadah, wie ein Salah, und kann man zu jeder Zeit verrichten. Den Tawaf kann man zu jeder Zeit des Tages und des Jahres verrichten. Es gibt keine, nicht mal Ihrames-Voraussetzung dafür, dass man Tawaf macht um die Kaaba. Sollte man den Tawaf vollziehen, bei anderen Angelegenheiten als den beiden erwähnten, ist der Ramal keine Sunnah, und der Ittiba' und der Ramal, beides keine Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Und diese Angelegenheiten von Ramal und Ittiba' sind Sunnah-Handlungen des Tawaf. Das heißt also, sollte man sie vergessen haben oder weggelassen haben, leidet darunter die Gültigkeit des Tawaf nicht, aber die Vollkommenheit natürlich. Den Tawaf in der Praxis, nachdem wir jetzt nun wissen, wie wir uns kleiden und auch in welchen Runden man schneller läuft und die Schulter frei macht, den beginnt man bekannterweise am schwarzen Stein, indem man sich ihm zuwendet und gemäß der Sunna den schwarzen Stein küsst, und sollte man ihn nicht küssen können, dann berührt man ihn mit seiner Hand und küsst diese dann, oder berührt ihn mit einem Gegenstand und küsst diesen dann. Und die dritte Stufe, wenn man weder küssen kann noch berühren kann mit etwas, dann zeigt man eben mit der rechten Hand auf diese Richtung und küsst die Hand aber dann nicht. Das heißt also, wenn man den Stein mit etwas berührt, dann küsst man diesen Gegenstand, ansonsten zeigt man einfach nur auf die rechte Hand, mit der rechten Hand auf den schwarzen Stein. Und jedes Mal, wenn man am schwarzen Stein vorbeikommt, sagt man Allahu Akbar, das heißt Allah ist größer. Und wenn man am Anfang, Beginn des Tawaf, Bismillah dazu sagt, ist es auch eine gute Sache, inshallah ta'ala, weil das über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumah überliefert worden ist. Was soll man während der 7 Runden sagen? Zunächst einmal, es gibt kein bestimmtes Bittgebet, das über den Propheten sallallahu alaihi wasallam für jede einzelne Runde überliefert worden ist. Auch wenn das in manchen Heften oder Büchern steht, dass man in der ersten Runde das eine Dua spricht, in der zweiten Runde ein zweites Dua spricht, in der dritten Runde ein weiteres Dua spricht und so weiter. Aber das ist nicht überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern Sunna ist, dass jeder vom Herzen heraus Dua macht für sich selbst oder für die Muslime. Auf jeden Fall, es gibt keinen bestimmten Wortlaut, an den er sich halten muss und auch nichts Spezielles Überliefertes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man darf auch Koran lesen. Das ist, wie man sich verhalten sollte mit Dhikrullah. Allerdings sollte jemand sich mit jemandem unterhalten über nichts Religiöses, sondern über etwas Weltliches, dann ist das kein, dann beeinträchtigt das auch nicht die Gültigkeit des Tawaf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Tawaf verglichen mit dem Salah und sagte, außer dass Allah das Reden dabei erlaubt hat. Insofern ist es Mubah, dass man währenddessen redet, auch wenn es natürlich besser ist und sinnvoller ist, wenn man seine Zeit mit dem Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala verbringt. Und noch schlimmer ist es, also noch schlimmer als dass man für jede Runde den Leuten ein bestimmtes Dua vorsagt oder vorschreibt, ist, dass jemand seine Stimme erhebt und laut ein Dua vorsagt und die anderen das im Chor nachsprechen. Sache ist so weit verbreitet, dass manche Leute denken, dass das schon zu den Ritualen der Hajj gehört, dass einer etwas vorschreit und die anderen etwas nachschreien. Und man sieht, dass der ganze Sinn des Dua dadurch verloren geht, weil die Leute gar nicht aus dem Herzen heraus sprechen. Manche wissen nicht einmal, was der Vorsagende überhaupt sagt und was damit überhaupt gemeint ist. Und gerade wenn sie auf Arabisch gesprochen werden und sie sprechen selbst kein Arabisch. Insofern ist es viel sinnvoller, dass man ein Dua spricht, dass man versteht und das vom Herzen heraus gesagt wird. Und all dies ist eine Art Unachtsamkeit von vielen Leuten, weil sie sich nicht bewusst gemacht haben, dass sie sich bei der edlen Kaaba am edelsten Fleck auf der gesamten Erde überhaupt befinden. Das ist die edelste Stelle überhaupt und der sauberste Platz und der reinste Platz und der gesegnetste Platz von allen. Und man ist beim Hause Allah subhanahu wa ta'ala. Normalerweise sollte die Zunge automatisch sich bewegen und das aussprechen, was im eigenen Herzen ist, welche Anliegen man hat, die man Allah subhanahu wa ta'ala vortragen möchte. Man nimmt eine Reise, manche von den Leuten tausende von Kilometer auf sich, damit sie zu diesem Haus pilgern und dann wissen sie nicht, was sie Allah subhanahu wa ta'ala zu sagen haben. Ich glaube, das ist ein Armutszeugnis. Und deswegen, der gläubige Mensch, der weiß, warum er dorthin gegangen ist, der weiß, worum er Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten hat. Und deswegen, weil manche Leute wissen, wie wertvoll es ist, dort Dua zu machen, bitten sie sogar andere Geschwister darum, dass sie für einen an diesem edlen Haus Dua machen sollen. Überliefert, konkret ist ein Bittgebet, das man zwischen den beiden Ecken, das heißt zwischen der jemenitischen Ecke und der Ecke mit dem schwarzen Stein bei der edlen Kaaba spricht. Das ist eben, die jemenitische Ecke ist die Ecke vor dem schwarzen Stein. Man bewegt sich ja gegen den Uhrzeigersinn um die Kaaba und die Ecke vor der Ecke mit dem schwarzen Stein, das ist die jemenitische Ecke, heißt deswegen, weil sie eben Richtung Jemen zeigt. Und zwischen diesen beiden Ecken ist überliefert, dass man sagt, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Das heißt, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Strafe des Feuers. Auch das gehört zu den Sunnan des Dua und sollte man das weglassen oder nicht gesagt haben, sollte man auch schweigen während des gesamten Tawaf, ist deswegen das Tawaf nicht ungültig. Allahu a'lam. Wichtig ist, was zu den Voraussetzungen des Dua gehört, was zu den Voraussetzungen des Tawaf gehört, zu den Voraussetzungen der Gültigkeit des Tawaf gehört. Was aber jetzt auch Sinn macht, hier zu erwähnen, weil man es beibehalten muss, ist die Tahara. Man muss Tahar sein, während man das Tawaf vollzieht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, At-Tawafu bil Bayti Salah. Das Umschreiten des Hauses ist ein Salah, ist eine Form des Salah. Wenn es eine Form des Salah ist, dann ist es eben auch Voraussetzung, dass man dafür Wudu hat, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und auch weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Hadith wird auch gestärkt dadurch, dass er zu Aisha radiallahu ta'ala anha Folgendes gesagt hat. Ihr wisst, dass Aisha radiallahu anha, als sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hajj machen wollte, wollte sie auch Tamattu'-Hajj machen. Aber sie hat ihre Menstruation bekommen. Und deswegen konnte sie keine Umrah mehr vollziehen. Und dann sagte der Prophet zu ihr sallallahu alaihi wasallam, dass sie eben sinngemäß Qiran machen soll. Qiran ist, haben wir gesagt, dass man Hajj macht mit Umrah gleichzeitig. Das heißt, man macht nicht eine extra Umrah und danach eine Hajj und macht eine Hajj. Und wenn man den Tawaf und den Sa'i macht, beabsichtigt man dafür gleichzeitig auch eine Umrah. Und das ist, das nennt man Qiran. Und dann sagte er zu ihr, sallallahu alaihi wasallam, das ist das Entscheidende, mach alles, was die Pilger machen, außer dem Schreiten des Hauses, bis du wieder Tahir geworden bist. Bis du wieder Tahir. Das heißt also, er hat ihr verboten, Tawaf zu machen. Warum? Weil sie ihre Menstruation hat. Und das beweist, dass eben man ohne die Tahara kein Tawaf machen darf um die edle Kaaba. Den Tawaf, der Tawaf ist normalerweise eine zusammenhängende Ibadah. Das heißt, der Prophet a.s. hat den Tawaf hintereinander, hat alle 7 Runden hintereinander vollzogen. Sollte man allerdings unterbrochen werden, kommt es darauf an, wodurch. Wird man dadurch unterbrochen, dass man den Wudu verloren hat, dann muss man natürlich heutzutage aus der Moschee rausgehen, den Wudu neu vollziehen und zurückkehren. Und dann verhält es sich so wie beim Salah. Beim Salah, wenn man den Wudu verloren hat, muss man das Salah von neuem beginnen. Und genauso auch beim Tawaf. Denn wir haben ja gesagt, das Tawaf und das Haus ist eine Form des Salah. Deswegen gilt für das eine gleichzeitig auch das gleiche auf, was für das andere gilt. Und sollte man allerdings unterbrochen werden durch ein Salah, der jetzt zu Iqama gerade ausgerufen wird, oder wie heutzutage, bevor die Iqama ausgerufen wird, werden die Leute, die Tawaf machen, bereits aus dem Tawaf rausdirigiert, sage ich mal, damit sie ihre Gebetsplätze einnehmen. Denn bei so einer großen Menge von Menschen sollten die Menschen sich vorher schon ihre Plätze suchen, damit es beim Gebet dann, inshallah ta'ala, keine Konflikte gibt, was den Platz angeht. Und deswegen, wenn man unterbrochen wird durch ein Salah, dann verrichtet man das Salah, und wenn man fertig ist, darf man den Tawaf von genau der Stelle weitermachen, ab der man unterbrochen worden ist. Also auch wenn man bereits zum Beispiel 2,5 Runden gemacht hat, darf man ab der Hälfte des Tawaf diese dritte Runde vollenden. Allahu ta'ala a'lam. Wir haben ja gesagt, dass man jedes Mal, wenn man beim schwarzen Stein vorbeikommt, sagt man Allahu Akbar und zeigt auf den Stein oder küsst ihn, wenn man ihn küssen kann. Wenn man dann bei der letzten Runde vorbeikommt, ebenfalls richtigerweise, sagt man auch hier noch einmal Allahu Akbar. Also manche sind der Ansicht, dass man an der Stelle Allahu Akbar nicht mehr sagen will, wenn man fertig ist. Aber es heißt, dass jedes Mal, wenn er den schwarzen Stein an ihm passiert ist, hat er Allahu Akbar gesagt, und beim letzten Mal passiert man ebenfalls den schwarzen Stein, und deswegen ist es besser, wenn man auch da Allahu Akbar sagt und danach erst den Tawaf beendet. Nach dem Tawaf ist es eine Sunnah, dass man ein Gebet verrichtet, das aus 2 Rak'a besteht. Das heißt also, Allah sagt im Koran al-Karim, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Das heißt, nehmt euch den Standort Abrahams zum Gebetsort, Surah Baqarah 125. Und der Standort Abrahams, das ist dort, wo sich seine Fußabdrücke befinden, bis an den heutigen Tag, sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch eine der Wunder, die man mit eigenen beiden Augen sehen darf, wie hier diese Spuren von Ibrahim alaihi salatu wasallam, diesen Propheten, über tausende von Jahren uns bewahrt worden sind. Und sie befinden sich heutzutage hinter einer Glaskugel, beziehungsweise hinter einer wie Litfaßsäule, vergleichbar, was aus Glas, wo man durchschauen kann. Und dieses Gemälde oder dieser Bau war normalerweise näher an der Kaaba, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu hat sie etwas weiter platziert, weiter weg platziert von der Kaaba, also dass sie dort steht, wo sie eben heutzutage steht. Das hat er eben gemacht, damit die Leute beim Tawaf nicht gestört werden. Und das bedeutet, dass man, also auch wenn man heutzutage quasi vor diesem Maqam Ibrahim beten würde, würde man immer noch an der richtigen Stelle beten. Und die Gelehrten haben auch gesagt, überall in der Moschee darf man das Salat verrichten. Überall. Also das ist eine Sunna, dass man beim Maqam Ibrahim dieses zwei Raka'a nach dem Tawaf verrichtet. Allerdings darf man sie überall in der Moschee verrichten. Unter der Bedingung, dass natürlich keine verbotene Zeit ist. Eine verbotene Zeit ist, wie nach dem Asr-Gebet oder nach dem Fajr-Gebet, darf man dieses Salat nicht verrichten. Man würde warten, bis die verbotene Zeit ausgelaufen ist. In der ersten Raka'a liest man nach der Fatiha Surat al-Kafirun und in der zweiten Raka'a liest man nach der Fatiha Surat al-Ikhlas. Das ist überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann ist auch überliefert worden, dass er noch einmal nach den zwei Raka'a, dass er nach den zwei Raka'a Samsam Wasser getrunken hat und dann noch einmal den schwarzen Stein geküsst hat alaihi salatu wassalam. Das natürlich, wenn das einem möglich ist. Dann ist man mit dem Tawaf endgültig fertig und begibt sich gemäß der Sunna direkt zum Sa'i. Sa'i kommt vom arabischen Verb Sa'a und Sa'a bedeutet schnell gehen. Und unter anderem bedeutet das schnell gehen. Und wir wissen, dass das ursprünglich daher kommt, dass als Ibrahim alayhi salatu wassalam seine Hajar alayhi salam mit seinem Sohn Ismail in Mekka ausgesetzt hat, gemäß dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, und darin, subhanallah, befindet sich ein Beweis für das große Gottvertrauen, das Ibrahim alayhi salatu wassalam gehabt hat, denn er hatte Hajar und seinen Sohn in einem Ort ausgesetzt, in dem es keine Landwirtschaft gab, in dem es kein Wasser gab, einfach ein kahles Dorf, beziehungsweise ein Ort, an dem es nicht mal Menschen gab, die dort angesiedelt waren. Und trotzdem hat er das gemacht. Warum? Weil Allah ihm das befohlen hat. Und er hat sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, dass wenn Allah etwas befiehlt, dann ist darin Gutes für ihn. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat durch seine beiden Hände viel Gutes für die Muslime gemacht und für die Nachkommenschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Und er ist ein Vorbild, ein Beispiel für jeden Menschen, dass er die Anordnungen Allah subhanahu wa ta'ala ausführen soll, ohne Wenn und Aber, und sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen soll. Und das ist ja auch das, was wir unter Gottvertrauen verstehen. Unter Gottvertrauen verstehen wir, dass man gemäß den Anordnungen Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam handelt und dann alles Gute zu erwarten hat, entweder im Diesseits oder im Jenseits. Der Sahabi Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, der den längsten Hadith überliefert hat und den genauesten Hadith über die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Umrah vollzogen hat, er sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann von As-Safa näherte, As-Safa ist ein Hügelchen. Man sagt manchmal Berg, aber das ist eigentlich ein größerer Hügel. der sich neben der Kaaba, in der Nähe der Kaaba befindet. Dort gibt es zwei Bergchen. Das eine ist Safa, das andere ist Marwa, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah. Das heißt, Safa und Marwa gehören zu den Sha'air von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese beiden Bergchen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sa'i vollzogen hat, hat er sich erst einmal zu As-Safa begeben. Und bei As-Safa, wenn er sich genährt hat, hat er diese Ayah aus dem Koran Karim gelesen. Inna As-Safa wal Marwata min Sha'airillah, faman hajja al-Bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun alim. Das ist die Ayah. Wie gesagt, 158, die hat er gelesen. Richtigerweise, nur wenn man zum ersten Mal zu As-Safa kommt. Und nicht nochmal bei Al-Marwa nochmal oder bei As-Safa ein zweites Mal und ähnliches. Und dann hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, فَبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ, fangt mit dem an, womit auch Allah begonnen hat. Womit hat Allah begonnen? Mit As-Safa. Also beginnen wir auch mit As-Safa. Und dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, diesen Hügel betreten und bestiegen, und als er oben war, sagte er Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdahu, nasara abdahu, wa anjaza wa'dahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. Das heißt, er hat ein bestimmtes Bittgebet gesprochen, das sinngemäß bedeutet: Allah ist größer, Allah ist größer, Allah ist größer, es gibt keinen Gott außer Allah, dem Einzigen. Er hat keinen Teilhaber, sein sind das Reich und das Lob. Er schenkt Leben und lässt sterben und er hat zu allem die Macht. Es gibt keinen Gott außer Allah. Er hat sein Versprechen erfüllt. Er hat seinem Diener zum Sieg verholfen. Er hat die Parteien ganz allein besiegt. Und dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, nach dieser Lobpreisung Allahs, ein Bittgebet gesprochen, und dann hat er ein zweites Mal Allah auf die Art und Weise gelobt und ein zweites Mal ein Bittgebet gesprochen, und dann hat er ein drittes Mal Allah auf diese Art und Weise gelobt, und das war's. Und manche Gelehrte sagen, man spricht dann nochmal ein Dua besser, man lässt das weg. Das heißt also, man hat zweimal Dua gemacht und dreimal Allah gelobt, priesen, und dabei auch ist es Sunnah, dass man während dem Dua die Hände hebt. Und das Takbir am Anfang ist einmal überliefert und dreimal überliefert worden. Auch siebenmal ist überliefert worden über diesen Takbir am Anfang. Und am besten ist, dass man ihn dreimal spricht. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Und diesen gesamten Dhikr, den wir erwähnt haben, sagt man sowohl auf As-Safa als auch auf Al-Marwa jedes Mal, wenn man den Hügel besteigt. Aber auch dieser Dua spricht jeder für sich. Es ist keine Sünde, dass einer es vorsagt und die anderen es im Chor nachsprechen. Es sei denn, einer zum Beispiel will wissen, wie man es spricht, dann kann man es ihm vorsagen. Aber nicht auf eine Art und Weise, dass die Leute dadurch gestört werden. Und dass die Leute denken, dass es auf diese Art und Weise eine Sunna ist. Sondern die Leute normalerweise, wenn man sich zu Umrah oder zu Hajj begibt, soll man sich informieren, wie man das macht. Und lieber man liest es von einem Blatt ab. Und noch am besten, man lernt es auswendig und spricht es aus dem Herzen heraus, als dass man die anderen Leute dabei stört. Denn es gibt Leute um dich herum, die auch Dua machen. Es gibt Leute um dich herum, die sich konzentrieren wollen auf ihre Gebete. Es gibt Leute herum, die Koran lesen. Und du störst sie dabei. Und du bist nicht der Einzige in der Moschee. Und deswegen sollte man auch Rücksicht nehmen auf seine Geschwister. Sowohl macht man das auf As-Safa als auch auf Al-Marwa. Ansonsten gibt es keinen authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefertes Dua, außer auf diesen beiden Hügeln. Und während man den Sa'i vollzieht, läuft man normal, außer zwischen einem, außer bei einer bestimmten Stelle, die heutzutage durch grüne Lampen markiert ist. Dort befand sich eine kleine Vertiefung oder ein kleines Tal. Diese Stelle ist dem Bergchen Safa näher als Al-Marwa. Dort ist Sunna, dass man auch etwas schneller läuft. Genauso wie beim Tawaf, man auch in den ersten drei Runden den Ramal in manchen Tawafs vollzieht. Wenn man mit dem Sa'i fertig ist, muss man bei Al-Marwa enden. Denn der Sa'i wird in 7 Runden vollzogen. Und sobald man die Zahl 7 erreicht hat, muss man bei Al-Marwa angekommen sein. Denn ich beginne bei As-Safa. Wenn ich bei As-Safa beginne, dann laufe ich Richtung Marwa. Wenn ich dort angekommen bin, bin ich mit einer Runde fertig. Also, dann bin ich bei der geraden Zahl wieder bei meinem Ausgangsort. Und beim der ungeraden Anzahl muss ich bei meinem Zielort sein. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass man sich da verzählt. Aber sollte man sich verzählen, dann gilt das Gleiche, wenn man sich nicht sicher ist, ob man in der dritten oder vierten Runde ist, es klappt nicht. Weil du weißt ja, in welche Richtung du läufst. Außer ein Blinder, was anderes. Aber wenn du in eine Richtung läufst, dann weißt du, du bist entweder, dann sagst du, ich bin entweder in der dritten Runde oder in der fünften Runde. Das funktioniert. Oder ich bin in der zweiten Runde oder in der vierten Runde. Das kann sein, weil das die gleiche Richtung ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man sich so stark verzählt. Aber wenn, dann natürlich geht man auch wieder nach der kleineren Zahl, wenn man sich nicht sicher ist. Wenn man mit dem Sa'i dann fertig ist und angekommen ist auf Al-Marwa, ist es das letzte Ritual der Umrah. Und auch das Sa'i, das letzte Ritual der Umrah, dass man nach dem Sa'i sich seine Haare kürzt. Und wir haben ja gesagt, wir versetzen uns in die Lage eines Mutamatta'. Oder anders ausgedrückt, in die Lage einer Person, die Umrah macht und danach Ifrat Hajj macht. Jetzt sind wir mit dem Sa'i fertig und nach dem Sa'i ist es Sunnah, dass man seine Haare kürzt. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Wobei die Frauen ihre Haare nur um ein Fingergelenk kürzen und die Männer, das heißt, dass eine Frau macht, wenn sie lange Haare hat, ihre Haare einfach in ein Bündel zusammenschneidet, am Ende davon so viel ab wie ein Fingergelenk. Das heißt, ein paar Zentimeter. Und für den Mann, wenn er das machen würde, würde es auch ausreichen. Das heißt, wenn er von all seinen Stellen am Kopf nur ein paar Zentimeter kürzt. Allerdings, die große Belohnung erwartet ihn und das Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam war hauptsächlich für diejenigen, die sich ihren Kopf ganz scheren. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht, hat Allah subhanahu wa ta'ala um Gnade gebeten für diejenigen, die ihren Kopf komplett rasieren. Und da man sowieso so selten die Umrah macht und die Hajj macht, sollte man sich diese Sache nicht entgehen lassen und nicht zu eitel sein und sagen, mir gefällt meine Frisur und ich war erst vor kurzem beim Friseur. Und so, sondern man sollte eben hier sein eigenes Ego bekämpfen und die Anordnung Allahs und das Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam bevorziehen. Dadurch zeigt man auch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala ergeben ist, indem man dem das Herz eher der Sunna geneigt ist als den eigenen Gelüsten. Nun ist man dadurch aus dem Ihram ausgetreten. Dadurch ist man aus dem Ihram ausgetreten, indem man sich seine Kopfhaare kürzen bzw. rasieren lässt. Dann ist man aus dem Ihram raus. Das bedeutet, man ist wieder halal. Man ist wieder halal. Und das heißt, man ist zu nichts mehr verpflichtet. Man wartet als Mutamatta' jetzt, dass die Hajj-Zeit beginnt. Man wartet auf den 8. Dhul-Hijjah, auf den 8.12. nach dem Mondkalender. Aber sollte man aus welchem Grund auch immer sich umentscheiden, keine Hajj vollziehen, würde auf einem jetzt keine Sünde lasten, da man nur eine Umrah vollzogen hat und aus dem Ihram gerade ausgetreten ist. Das gilt für den Mutamatta'. Natürlich derjenige, der Ifrat oder Qiran macht, der bleibt im Ihram. Der macht ja keine Umrah und danach eine Hajj. Sondern er bleibt im Ihram und darf sich natürlich auch dementsprechend seine Haare an dieser Stelle nicht kürzen. Allerdings ist für den Mutamatta' in dieser Situation besser, dass er seine Haare nicht ganz rasiert, sondern sie kürzt, wenn eben es nur noch ein paar Tage sind, bis die Hajj dann vollzogen wird. Wie jemand, der zum Beispiel am 7. Dhul-Hijja oder sogar am 8. Dhul-Hijja eine Umrah vollzieht und dann die Hajj vorhat zu machen. Denn die Hajj ist dann nach wenigen Tagen, also am 10. Dhul-Hijja normalerweise rasiert man sich ja schon den Kopf. Deswegen, wenn man am 7. oder 8. die Umrah vollzogen hat, den Kopf rasiert hat, dann wachsen innerhalb von 2 Tagen nicht viele Haare nach. Deswegen wäre es besser in diesem Fall, seinen Kopf nicht ganz zu rasieren, sondern nur zu kürzen. Ansonsten, wenn man die Umrah vollzieht und die Haare wachsen sowieso nach, dann ist es auch wiederum besser, dass man inshallah ta'ala seinen Kopf ganz rasiert. Wenn man nun die Umrah vollzogen hat, ist man halal, wie wir gesagt haben. Man ist aus dem Ihram, also draußen. Die Frage ist, darf man, was macht man jetzt in dieser Zeit? Wie nutzt man die Zeit aus? Natürlich nutzt man die Zeit am besten aus, indem man in der heiligen Moschee Makkah ist und dort seine Gebete verrichtet und dort den Tawaf vollzieht und so weiter und so fort. Die Frage ist, darf man sagen, ich möchte noch eine zweite Umrah vollziehen, dritte Umrah vollziehen? Aber die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, erlauben das. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat ja gesagt, dass die Hajj, die Mabrur ist, haben wir darüber gesprochen, über die gütige Hajj, dass die gütige Hajj, für sie gibt es keinen anderen Lohn als das Paradies. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, wal umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. Das heißt, die Umrah nach und nach zu vollziehen, löscht die Sünden dazwischen aus. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam spornt dich an, die Umrah häufig zu vollziehen. Und deswegen ist die Umrah im gesamten Jahr Sunnah. Und keiner hat das Recht zu sagen, man darf innerhalb einer Reise nur eine Umrah vollziehen. Oder man darf zwischen einer Umrah und der nächsten muss man eine bestimmte Frist vergehen lassen. All das sind Einschränkungen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht herabgesandt hat. Und die auch diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Wenn man nun jetzt wieder halal ist, wartet man auf den Tarwiyah-Tag. Der Tarwiyah-Tag ist der 8. Dhul-Hijjah. Der 8. Dhul-Hijjah ist derjenige Tag, an dem die Hajj beginnt. Ist man Qarin oder Mufrid, ist man noch im Ihram, beziehungsweise beginnt man mit dem Ihram, je nachdem, wann man angekommen ist. Aber uns interessiert hauptsächlich der Mutamatti'. Der Mutamatti' ist halal. Was macht er? Egal wo er ist, gerade, ob er jetzt in Makkah ist oder ob er in Mina ist oder wo auch immer er ist, er zieht, beabsichtigt, jetzt den Ihram für eine Hajj anzunehmen. Das heißt, egal wo er ist. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer bestimmten Stelle gewesen ist, wo er den Ihram seinen Freunden angeordnet hat, weil er selbst hat ja kein Tamattu gemacht, wo er seinen Freunden angeordnet hat, den Ihram anzunehmen, das bedeutet nicht, dass diese Stelle verpflichtend ist oder Sunnah ist, sondern man macht, egal wo man ist, tritt man in den Ihram wieder ein. Jabir radiallahu anhu sagte, alle haben dann den Ihram-Zustand verlassen und ihre Haare geschoren, außer den Propheten sallallahu alaihi wasallam und denjenigen, die ein Opfertier mitgebracht hatten. Am Tarwiyah-Tag begaben sie sich nach Mina und traten in den Ihram für die Hajj ein. Dann begibt man sich nach Mina, eine Ortschaft neben Mekka, grenzt an, heutzutage ist es also schon fast wie ein Ort geworden. Und dort hat der Prophet alaihissalatu wassalam das Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr-Gebet verrichtet. Denn wenn das Fajr-Gebet verrichtet worden ist, dann haben wir den 9. Dhul-Hijjah bereits. Und der 9. Dhul-Hijjah ist der Arafat-Tag. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich vormittags nach Richtung Arafat begeben. Allerdings hat er Arafat erst nach Beginn der Mittagszeit betreten, alaihi salatu wassalam. طيب. Dieser Tag in Mina ist Sunnah, gehört zu den Sunnah-Handlungen der Hajj, ist also nicht verpflichtend. Das sollte jemand ankommen am 9. Dhul-Hijjah und direkt nach Arafat gehen und eine Hajj vollziehen, ist das legitim und erlaubt. Während man in Mina ist, stellt sich die Frage, der Prophet a.s. hat ja Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr, also fünf Gebete dort verrichtet. Die Frage ist, wie verhält man sich? Fasst man dort die Gebete zusammen oder kürzt man sie? Die Antwort lautet, das Kürzen der Gebete hängt davon ab, ob du Reisender bist. Das heißt, unser einer von Deutschland aus in der Regel ist Reisender. Und deswegen würde er dort die Gebete kürzen. Zusammenfassen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich in Mina nicht gemacht. Und deswegen machen wir das auch nicht. Am 9. Tag, wie gesagt, hat der Prophet sich nach dem Fajr-Gebet in Richtung Arafat begeben. Und da, währenddessen beschäftigt man sich mit der Talbiya, mit dem Takbir, mit dem Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dann nach Beginn der Dhuhrzeit Arafat betreten. Und Arafat ist der edelste Teil der Hajj. Und subhanallah al-azim, hier sieht man, dass Allah azza wa jall die Orte wählt, wie er will. Und dass er auch von den Zeiten im Jahr wählt, was er will. Denn wenn es um die Heiligkeit des Ortes gehen würde, und nach der Logik würde man denken, warum ist der heiligste Tag in Arafat, was sich sogar außerhalb des Haram-Bereiches befindet? Warum ist der heiligste Tag nicht in Mekka? Und subhanallah, man kann die Hajj vollziehen und die Umrah vollziehen, theoretisch ohne eine einzige Rak'a in Mekka, in der Haram verrichtet zu haben. Und so Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt von den Zeiten, von den Ortschaften und von den Menschen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sucht man nach seiner Zufriedenheit und nicht nach dem, was man denkt, was seine Zufriedenheit erreichen könnte. Der Prophet alayhi salatu wassalam, als er in Arafat war, hat er dort das Dhuhr und Asr und Dhuhr und Asr Gebet verrichtet. Dhuhr und Asr Gebet verrichtet. Allerdings hat er diese beiden Gebete gekürzt, da er auf der Reise war. Er kam aus Medina. Und er hat diese beiden Gebete sallallahu alaihi wasallam zusammengefasst. Und dieses Zusammenfassen ist bei der Mehrheit der Ulama ein Hajj-Ritual. Das heißt, das Kürzen ist wegen der Reise, aber das Zusammenfassen ist ein Hajj-Ritual. Das heißt also, egal ob man auf der Reise ist oder nicht, würde man in Arafat und auch in Muzdalifa, wie wir gleich sehen werden, die Gebete zusammenfassen. Wie gesagt, zusammenfassen ist eine Sache und kürzen ist eine andere Angelegenheit. Und auch gemäß der Sunnah wird vor diesen beiden Gebeten, vor dem Dhuhr und Asr-Gebeten Arafat, vom Imam der Muslime eine Predigt gehalten, der man unbedingt zuhören sollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann diese Zeit von Arafat, also eine der Weisheiten, warum man die Gebete zusammenfasst, so hohe Zeit, ist, dass man jetzt Zeit hat, sich seinem Herrn unterwürfig zu widmen. Jetzt hat man Zeit bis zum Sonnenuntergang, bis zum Maghrib-Gebet, die Zeit auszunutzen, Dua zu machen, im Stehen, im Liegen, im Reiten, im Fahren, im Sitzen, egal wie, nutzt man die Zeit aus, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, so viel man kann. Denn dieser Tag, über den sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, er sagt, das beste Dua ist das Dua am Arafat-Tag. Und das Beste, was ich und die Propheten vor mir sagten, ist, es gibt keinen Gott außer Allah. Er ist ein Einziger. Er hat keinen Teilhaber. Ihm gehören das Reich und das Lob und er hat zu allem die Macht. Und hier erkennen wir auch, dass das Wort Dua nicht nur bedeutet, dass man Allah um etwas bittet, auch wenn das meistens der Fall ist, kann aber auch bedeuten, Dua kann auch bedeuten, dass man Allah lobpreist. Denn letztendlich, wenn du Allah lobpreist, was willst du haben? Du willst deine Zufriedenheit haben, subhanahu wa ta'ala. Urwa ibn Mudarris al-Ta'i radiallahu ta'ala anhu sagte, also er erzählt, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Muzdalifa erwischt hat. Also jetzt hat der Prophet, normalerweise, wenn die Sonne untergegangen ist am Tag von Arafat, begibt man sich nach Muzdalifa. Und in Muzdalifa verrichtet man das Maghrib- und Isha-Gebet und das darauf folgende Fajr-Gebet. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam dort erwischt. Offensichtlich hat er mit ihm das Fajr-Gebet verrichtet. Dann sagte er, ich ging nach Muzdalifa zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er war zu spät dran. Er hat den Arafat nicht mitbekommen vorher, also mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war nicht in Mina vorher gewesen. Er sagte, ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in Muzdalifa. Ich sagte, o Gesandter Allahs, ich komme vom Berg Tayyi. Ich habe mein Reittier ermüdet und mich selbst abgemüht. Bei Allah, ich habe keinen Berg ausgelassen, ohne darauf zu stehen. Gilt meine Hajj? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer dieses Gebet mit uns erreicht hat, das heißt das Fajr-Gebet in Muzdalifa, wer dieses Gebet mit uns erreicht hat und zuvor zu irgendeinem Zeitpunkt bei Nacht oder bei Tag in Arafat war, dessen Hajj ist vollendet und dieser hat erledigt, was zu tun ist. Aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir eine Besonderheit des Arafat-Tages, dass dieser Tag eben nicht wie jeder andere mit dem Sonnenuntergang beendet wird, sondern anhält bis zum Fajr des darauffolgenden Tages. Deswegen die Arafat-Zeit beginnt richtigerweise mit der Fajr-Zeit, Entschuldigung, mit der mit dem Sonnenuntergang des Mina-Tages, Entschuldigung, mit dem Fajr des Mina-Tages und nach manchen Gelehrten, nach der Mehrheit der Gelehrten, erst mit dem Dhuhr, mit der Dhuhr-Zeit des Arafat-Tages. Das heißt, also, denn der Prophet hat ja gewartet, er hat sich ja nach Mina, nach Arafat begeben, nach dem Fajr-Gebet vom 9. Dhul-Hijja, aber er hat Arafat erst nach dem Dhuhr-Zeit betreten. Insofern ist es Sunnah, insofern sagen die Mehrheit der Ulama, dass ab der Dhuhr-Zeit des Arafat-Tages die Zeit gilt, dass man in Arafat sich aufhalten darf, um diese Säure der Hajj zu vollziehen, in Arafat zu sein, und endet nicht mit dem Sonnenuntergang, sondern selbst wenn man erst nach Sonnenuntergang oder nach Isha, Hauptsache man erreicht Arafat vor dem Fajr und war dort auch, wenn auch nur einen einzigen Augenblick, dann hat man die Hajj vollzogen. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über die Hajj, Al-Hajju Arafah. Die Hajj besteht im Wesentlichen aus Arafat, heißt es. Wortwörtlich heißt, die Hajj ist Arafah. Das ist ein Ausdruck, nennt man Ausdruck der Übertreibung. Gemeint ist, man will betonen, wie wichtig die Hajj ist. Also die Hajj besteht im Wesentlichen aus Arafah. Wer Arafah verpasst hat, hat die Hajj verpasst. Deswegen ist es nicht der einzige Rücken der Hajj, aber es ist der wesentlichste Rücken der Hajj. Danach begibt man sich nach Muzdalifa. Und wir begeben uns, inshallah ta'ala, nächste Woche nach Muzdalifa, bi'idhnillahi ta'ala. Das heißt, wir stoppen an dieser Stelle und stellen uns vor, dass die Sonne in Arafat jetzt untergegangen ist und begeben uns jetzt nach einer anderen Ortschaft, die nennt man Muzdalifa oder Al-Jam' oder Al-Mash'ar Al-Haram. Und möge Allah zum Beispiel belohnen für eure Aufmerksamkeit und Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.